richtigen Hip-Hop-Rap-Plan. Elkon so am Start, im Hals Untergrund. Der deutsche war am Arsch, das war für mich der Grund. Ich fange jetzt an zu rappen und du kannst es wohl nicht glauben, denn mein Rap ist wie die aller seltensten Trauben. Denn mal ist der echt süß und mal ist der richtig herb. Mal ist der einfach nur übel derb. Du kannst sagen, was du willst und es ist mir egal. Ich weiß, was es ist, es ist der Skandal. Hier geht was ab, Elkon so am Start. Mit 8 hab ich nach Karlsruhe in der Südstadt gelebt. Ich hab das Geld umgesehen, ich hab das Beste gesehen. Meine Schulklasse hier, das war eine VKL. Über meine Lehrerin hab ich gedacht, die ist auf dem BL. Ich bin Ausländer, weiß was, was kann man da nur machen? Die Leute konnten nur über meine Sprachfehler lachen. Doch da hab ich mir geschworen, es denjenigen zu zeigen. Die meinten, ich würde als erstes hängen bleiben. Die Sprache hatte ich dann nach einem Monat drauf. Und da hab ich denen gesagt, euer Tod bin ich raus. Die wollten mich verarschen und mir alles falsch erklären. Als Rache konnte ich was ab, Elkon so ein am Start. MC wurde gebannt in der Karlsruhe Stadt. Ich bin neu hier und ich fang gerade erst ab. Homie, glaub ich auf den richtigen Hip-Hop-Rap-Plan. Hier geht was ab, Elkon so ein am Start. MC wurde gebannt in der Karlsruhe Stadt. Ich bin neu hier und ich fang gerade erst ab. Homie, glaub ich auf den richtigen Hip-Hop-Rap-Plan. Ich bin älter geworden, mein Pass ist abgelaufen. Ich muss nach Weißrussland fahren, ein neues Visum kaufen. Die wollten mich dann akzeptieren, wer ich wirklich bin. Auf Durchreise war ich dann in West-Berlin. Als ich ankam, musste ich erst eine Woche warten. Das Leben offenbart mir dann meine Schicksalstat. Ich musste alles spielen bei dieser Korruption. Das hat mir uns bestimmt, wir holen was in Mulsur. Dort hab ich dann auch meine Freunde getroffen. Und als erstes haben wir uns am Fluss eingesoffen. Dann wollten wir auch über alte Zeiten plaudern. Doch wenn ich an die Decke ziehe, lacht mich ein Schauder. Hier geht was ab, Elkon so ein am Start. MC wurde gebannt in der Karlsruhe Stadt. Gerade erst ab, Hobby, glaub ich hab den richtigen Hip-Hop-Rap-Plan. Hier geht was ab, Elkon so ein am Start. MC wurde gebannt in der Karlsruhe Stadt.